1978 kam das Thin Lizzy-Album Live and Dangerous heraus, daraus eben das Stück Still in Love with You. Visconti hat es später selbst einmal als Live Plus bezeichnet, denn was ursprünglich als reiner Konzertmitschnitt gedacht war, entpuppte sich als zweimonatige Studioarbeit. Im Endeffekt wurde bis auf das Schlagzeug alles neu eingespielt, Bass, Gitarren und auch Gesang. Dazu dann der Applaus vom Publikum dazugemischt, also streng genommen eine Mogelei. Trotzdem hatten die Plattenhörer das Gefühl, Thin Lizzy live zu erleben. Und Visconti hat auch mal gesagt, alle hätten es damals so gemacht. Mitte der 80er Jahre wurde er wieder als Produzent eines Live-Stückes angegeben, und zwar auf dem Mini-Album von U2, Wide Awake in America. Ob das jetzt alles richtig live ist oder was und wie später im Studio repariert, jedenfalls steht bei diesem Stück Produced Tony Visconti. Und zwar bei diesem A Sort of Homecoming, U2.